Ich sehe diese Stadt. Ich fahre auf dieser Straße. Mir kommt es vor, als wäre ich der Sauerstoff in diesem riesigen Organismus. Die Autobahnen, Hauptstraßen. Straßen, Gassen, Gefäße und Kapillare zu den Organen führen. Bewege mich von A nach B. Bewege mich von A nach B, um das alles am Leben zu halten. Und jetzt sehe ich erst die hässlichen Maschinen. Jetzt sehe ich endlich, um was es hier geht und was ich dabei verändern kann. Ich sehe diese Stadt. Auf dieser Straße. Und jetzt sehe ich erst die hässlichen Maschinen. Ich gehe jeden Tag aus dem Haus, bewege mich von A nach B. Die Autobahnen, Hauptstraßen. Bewege mich von A nach B, um das alles am Leben zu halten. Straßen, Gassen. Und jetzt sehe ich erst die hässlichen Maschinen. Jetzt sehe ich endlich, um was es hier geht und was ich dabei verändern kann. Ich sehe diese Stadt. Ich fahre auf dieser Straße. Als wäre ich der Sauerstoff in diesem riesigen Organismus. Die Autobahnen, Hauptstraßen. Straßen, Gassen, Gefäße und Kapillare zu den Organen führen.